Was tun, wenn ihr Kind verschwunden ist? Das Verschwinden eines Kindes ist für Eltern eine der schlimmsten Vorstellungen. In dieser schwierigen und belastenden Situation ist es entscheidend, schnell und besonnen zu handeln. Hier sind die wichtigsten Schritte, die Sie unternehmen sollten. Ruhe bewahren und sofort handeln. Versuchen Sie, ruhig zu bleiben, auch wenn das sehr schwer fällt. Panik kann zu Fehlern führen, die wertvolle Zeit kosten. Atmen Sie tief durch und machen Sie sich bewusst, dass schnelles Handeln jetzt entscheidend ist. Suchen Sie in der unmittelbaren Umgebung. Kinder entfernen sich oft nicht weit. Durchsuchen Sie zuerst das Haus und den Garten, fragen Sie Nachbarn und Freunde und prüfen Sie Orte, an denen sich Ihr Kind gerne aufhält. Informieren Sie die Polizei. Wenn Ihr Kind nicht innerhalb kurzer Zeit gefunden wird, rufen Sie sofort die Polizei an. Je früher die Polizei eingeschaltet wird, desto größer sind die Chancen, Ihr Kind schnell wiederzufinden. Halten Sie folgende Informationen bereit: Eine aktuelle Beschreibung des Kindes, Alter, Größe, Haarfarbe, Kleidung, ein aktuelles Foto und Informationen zu den letzten bekannten Aufenthaltsorten. Verständigen Sie Familie und Freunde. Benachrichtigen Sie Familie, Freunde und Nachbarn. Sie können bei der Suche helfen und zusätzliche Informationen beisteuern. Nutzen Sie auch soziale Medien, um eine möglichst große Reichweite zu erzielen. Schalten Sie die Initiative Vermisste Kinder ein. Die Organisation hilft, wenn ein Kind verschwunden ist. Diese Organisation betreut auch die 116.000 Hotline für vermisste Kinder. Hier erhalten Eltern schnell und unbürokratisch Unterstützung. Die Hotline ist rund um die Uhr erreichbar und kann wertvolle Hinweise geben, was zu tun ist. Dokumentieren Sie alle Schritte. Halten Sie genau fest, wann und wo Sie nach Ihrem Kind gesucht haben, wen Sie informiert haben und welche Hinweise Sie erhalten haben. Diese Informationen können später für die Ermittlungen wichtig sein. Bleiben Sie erreichbar. Stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit telefonisch erreichbar sind, falls Ihr Kind gefunden wird oder neue Informationen eintreffen. Informieren Sie die Polizei, wenn Ihr Kind wieder auftaucht.